Paar vor. Ich bin müde, ich gehe jetzt ins Bett. Oder? Ich feiere mit Andrea. Ja, aber Monique war ja auch da, als du das erste Mal überhaupt bei uns aufgetaucht bist. Ja, also sozusagen die Marius sehr feuchtfröhliche Einführung. Das lasse ich jetzt so stehen. Also ich weiß auch bloß noch, das erste Mal, dass ich hier war, da hat mich noch mein Bruder gefahren. Mein Mike. Bruder Mike, genau. Und ich kann mich bloß noch an so eine Party erinnern. Ich weiß auch nicht, ob du da auch dabei warst. Also ich weiß, dass du sozusagen Andreas dann, weiß ich nicht, 4 Wochen bevor er meinte, nee, hat mich ja dann gefragt, ob ich da ein Problem habe. Offiziell hatte ich kein Problem damit, inoffiziell musste ich mich da doch noch mit dran gewöhnen und so. Ja, klar. Naja, die Hürde ist ja groß, wenn Andreas meint, das ist ein Freund von mir. Ja, das kann ja alles sein, ne? Es klingt jetzt böse. Gerade da du das Zimmer so schön gestaltet hattest, genau, mit schönen Zeitungsartikeln und blutrot. Schön Bild an die Wand. Und dein Thronsaal in der Mitte, samt Computer quasi. Naja, da hatte ich ja noch diesen, also das Ding habe ich sogar noch, diesen Aufsatz für den Eck. Ich hatte ja so einen Eckschreibtisch. Ja. Und da noch so einen Aufsatz, den hatte ich auch noch. Und dann hatte ich den ja mitten in den Raum gestellt. Ja, der stand genau mittig. Und darauf der Aufsatz, darauf der 19-Zoll-Monitor mit eingebauten Boxer, so riesen. War das schon 19er? Okay. Ja, war schon 19er. Röhre noch, ne? Röhre, meine rosane Tastatur, ja. Und die Minimaus, die ich hatte. Ganz wichtig. Ja. Also ja, auch alles irgendwie mehr oder weniger zusammen geschustert. Und rechts daneben saß Monique auf dem Sitzsack, den ich da noch hatte. Nee. Oder? Auf was anderes? Nee, auf dieser Schubba-Schubs. Ach stimmt, die hatte ich ja auch noch. Diese Tonne, Fahne. Diese kleine Tonne. Scheiße. Ja. So hab ich euch zum ersten Mal gesehen. Ne? Du vom PC, Monique auf dieser Schubba-Schubs-Tonne daneben. Wie die Katze beim Super-Fiesling James Bond. Ne? Ja, so genau. Gucken, was der Mann da so macht. Blofeld. Ja, genau. Ja, das ist hier der Mario. Hi Mario. Ja, genau, so eine Art war das. Genau. Viel mehr war es nicht. Und dann entwickelte sich daraus eine innige Feindschaft, die ich dir jetzt gestehe. Mario, ja, ach so, ich hasse dich. Wir sind offiziell Feind. Ja, ab jetzt. Seitdem wir so lange über Andreas reden. Das kommt jetzt aber überraschend für mich. Ja. Ich war gar nicht darauf vorbereitet. Trink aus und dann. Trinke ich mal in Ruhe dein Bier hier noch aus? Trink mal mein Bier. Nee, das war auf jeden Fall unsere erste Begegnung. Und du weißt es auch noch. Natürlich weiß ich das, als wäre es gestern gewesen. Okay. Wie dem auch sei, du hattest gemeint, dass da war bestimmt eine Party. Ja, also ich, das war auch relativ zum Anfang da. Da war ich auf einer Party, haben wir gemacht und... Aber hast du ja noch bei uns geschlafen, dementsprechend? Ja, ich habe, glaube ich, mit Andreas in seinem Bett geschlafen. Obwohl er noch ein Zimmer frei war. So sehr hast du ihn geliebt. Ja, vermisst. Ja, wahrscheinlich hast du ihn vermisst. Aber ich hatte, glaube ich, auch keinen Schlafsack oder keine Isomatte oder keine Luftmatratze, ich weiß nicht. Und an deinem Computer thronen wollte ich da ja auch nicht. Oder... Ja, genau. Da war ja auch nichts zum Schlafen. Ich hatte ja auch nur eine Luftmatratze. Ja, eben. Wir haben ja erst ein halbes Jahr da gewohnt, hatten wir ja noch keine Möbel. Gar nicht. Eigentlich im Grunde hatten wir nichts. Nee. Und ich kam dann rein und hatte auch nichts. Ja, deswegen hast du ja dann irgendwann diesen Schreibtisch vom... Ja, diesen Schreibtisch vom Sperrmüll. Und ihr habt mir aus irgendwelchen Computerteilresten noch einen Rechner gebaut, der dann irgendwie nicht mal ein Gehäuse hatte. Der war dann nur auf der Fläche vom Schreibtisch. Stimmt, ich hatte noch so eine Holzplatte, die ich bei meinem Vater bestellt hatte, weil ich eigentlich bei den Rechner draufschrauben wollte und das wurde dann deiner. Genau. Das ist wunderbar. Das war aber so sehr haben wir dich geliebt. Wir haben alte Teile, die wir nicht mehr wollten, dir geschenkt. Na, ist es nicht schön? Das war echt, ja, aber Sollte man machen. Ich hatte ja nichts gehabt zum Anfang, ne? Also wie, ja. Dann habe ich noch deine alten CD-ROMs durchforstet, also deine gebrannten, ob da noch ein paar lauffähige Spiele waren. Stimmt, für dieses System, was ich da hatte. Waren alle etwas, sagen wir mal, rechenintensiver. Ich glaube, StarCraft konnte ich zum Beispiel spielen. Geil, StarCraft. Das hatte ich installiert. Na, immerhin. Na, immerhin, ne? Da war Entertaining war ja, sozusagen. War jetzt kein schlechtes. Aber das ist ja schon weitergeführt. Wir sind ja noch eigentlich bei der ersten Nacht. Wie ist denn das gewesen? Hast du Andreas gesagt, hier Andreas, übrigens, ich fange auch in Jena an zu studieren, hast du ein Zimmer frei, Zimmer frei. Und er hat gesagt, wenn Fitz Asmussen, nee, wie hieß der, Götz Ackermann. Also Zimmer frei meinst du, ja. Wenn der nichts dagegen hat, Götz Altmann? Altmann. Lass uns einen Alster trinken. Ich weiß zumindest, wen du meinst. Ja. Wenn der nichts dagegen hat, dann... Naja, ich habe ja auf jeden Fall Andreas informiert drüber, genau, dass ich in Jena angenommen wurde, nachdem es ja das vorherige Semester schon nicht geklappt hat, an der FH zu studieren. Achso. Und ich wusste ja, dass Andreas hier ist. Deswegen habe ich wieder Kontakt mit ihm aufgenommen. Du wusstest halt noch nichts von deinem Pech, dass du mich auch noch triffst dabei, als... Ich wusste, dass da noch irgendein Typ mit dabei ist, also komisch, in der Wohnung, aber ich kannte dich natürlich auch nicht, ne? Ist ja klar. Ja, nee. Aber wisst ihr, ich bin ja ein offener Mensch. Ich gucke mir ja die Leute erstmal an, bevor ich urteile. Ich weiß ja nicht, hat Andreas schon irgendwas gesagt? Nur, da wohnt halt noch jeder. Der hat, ja, ne, so in der Hinsicht, der hat jetzt nicht irgendwie was über dich groß gesagt. Hätte er sagen können, wenn der Stuben rein, oder? Ja, also er hat schon gesagt, dass du in Ordnung bist. Und außer im Kopf, aber sonst. Ja, das nicht mal das hat er gesagt. Wahrscheinlich wollte er mich jetzt nicht verschrecken, groß so. Verschrecken, ja. Deswegen. Ein elaborierter Plan von ihm, um jemanden zu gewinnen in einer WG, um sozusagen auch mal, dass wenn zwei sozusagen für eine bestimmte Sache sind, dass der dritte einfach überstimmt ist. Ja. Das braucht man. Und dann Mehrheit in der Demokratie. Dann war ich ja auf jeden Fall hier mit meinem Bruder. Und das war, glaube ich, auch der Tag oder Abend, wo wir euch zum ersten Mal gesehen haben, ne? Weil meinen Bruder hast du da ja auch gesehen, genau. Glaube ich. Doppelpack. Ja, auf jeden Fall. Ja, und die erste Zeit war dann auf jeden Fall auch mit dieser Party. War es derselbe Tag? Wahrscheinlich schon. Ich würde fast sagen, wir müssten eigentlich auch gleich eine Party machen. Ja? Für Mario muss man Party machen. Ach so, okay. Wo Marius ist Party. Das war meine Ehrenparty sozusagen. Ich kannte ja keine Sau, aber... Du bist doch eingeführt. Ihr hattet ja die Leute eingeladen. Feucht und fröhlich. Ich glaube, da war auch Maren zum Beispiel dabei. Stimmt, Maren hat dich eingeladen. Die habe ich zum ersten Mal gesehen. Und danach nie wieder. Die waren nur irgendwann schon mal, aber... Ich glaube, die waren nur einmal auf der Party mit ihrer Freundin. Ich glaube, die waren noch ein zweites Mal da. Das kann auch sein. Aber... Ja, ihre Freundin hatte immer keinen Bock auf Partys. Deswegen ist sie meistens... Alleine wollte sie dann nicht. Und dann war sie halt auch nur zwei, dreimal da. War es nicht sogar mein Geburtstag? Nee. Das war später, die ganzen Geburtstagspartys. Alle zusammen an einem Tag. Ja, da wir relativ zeitgleich Geburtstag haben. Du und Thomas. Thomas noch, ja. Die Vierfaltigkeit. Nee, ich glaube, eine Geburtstagsparty war es nicht. Wahrscheinlich irgendwas Einweihungsmäßiges, weiß nicht. Muss ja Anfang Oktober gewesen sein. Oder September, Oktober. Nee, du warst im Sommersemester. Sommer? Winter? Ich habe im Sommersemester angefangen. Nee, dann kann es natürlich nicht mehr Geburtstag gewesen sein. Nee. Vielleicht war es war ja irgendwann April gewesen. Dann kann es auch nicht Andreas Geburtstag gewesen sein. Nee, es war noch vorher. Okay. Keine Ahnung. Man braucht ja nicht immer einen Grund, ne? Doch. Zum Feiern. Doch. Naja, wenn, dann macht man sich einen Grund. Ja, genau. Ist ja klar. Naja, auf jeden Fall, die Party geht unter im Restparty. Also wir haben ja schon mehrere Partys gefeiert, deswegen muss ich überlegen, was da so war. Ne? Ich kann mich bloß erinnern, dass du mal über der Reling hingst auf dem Balkon. Ja, aber das war so oft, das kann jede Party gewesen sein. Also es kann die gewesen sein oder auch nicht, weiß nicht. Aber wie gesagt, ich stehe zum Erbrechen. Das Erbrechen ist wichtig. Ja. Du willst ja weiter trinken. Du musst das Alte erstmal raus Platz. Ich weiß gar nicht, bei Andreas hatten wir den nicht auch mal brechen sehen irgendwo. Brechen sehen? Aber nicht über den Balkon. Oder hören? Nee, über den Balkon, das war deine Angelegenheit. Mitbekommen haben wir das, dass er sich in ein Bad einschließt, im einzigen so, ne? Bad. Ja. Und dann in der Wanne sich zu einem Embryo zusammenfärcht und auf sich selbst erbricht. Also zumindest in die Badewanne erbricht. Vielleicht war das Klo zu klein. Andreas war das in der Badewanne. Stimmt. Na, Monique musste es aber machen. Ja, Monique musste es. Weil die war am nüchternsten. Ja. Und konnte den Geruch wahrscheinlich nicht ertragen. Ja, die hatte ja auch gerade ihr Pflegepraktikum. Ja, so, also die war das gewohnt. Ja, ja, die kannte das schon. So ältere Menschen können sich ja auch nicht immer benehmen. Ja. Weder vorne noch hinten. Ja. Da ist das bisschen von Andreas vielleicht gar nicht so. Bei jungen Erwachsenen ist es ähnlich. Ja, wie, wenn sie sich nicht benehmen können. Ja. Und nicht ihr Limit kennen. Und zu viel Tequila in sich hineinschütten. Das war der Tequila-Vorfall. Ja, Tequila ist immer schlimm. Das Tequila-Gate. Hatte ich auf Klassenfahrt auch schon gehabt am ersten Abend. Da am ersten Abend musste ich dann auch brechen, ja. Also ich habe das erste Mal von Sekt erbrochen. Das ist auch normal. Weil Sekt schmeckt ja auch nicht. Echt? Ja. Ja, ja, Sekt ist schon, ja. Das hat so schön geprickelt, wenn's wieder, als wir hochkamen. Ne? Das stimmt. Da habe ich den, da habe ich, aber das weiß ich noch, da hatte ich einen Kaugummi noch mit erbrochen. Hm. Und naiv wie man ist, wenn man so betrunken ist, denkt man so, oh geil, Kaugummi. Nee, da kannst du nichts mehr rausgießen, das Bier ist alle, Mario. Soll ich dir noch eins holen? Da kommen noch ein paar drauf. Brauchst du noch was? Nee, dann. Das erstmal weiter erzählen, okay. Sonst können wir hier außen fahren. Auf jeden Fall, Andreas hatte die Wanne erbrochen, das stimmt. Da hat, ja. Und du hast mal bei mir im Waschbecken. Bei dir ins Waschbecken? Auf den Rechner. Silvester war das gewesen. Ne? Bei dir zu Hause? Ja. War es nicht vorletztes Silvester? Ach so, ja, du weißt, im Waschbecken, du jetzt wo sozusagen, ja, da weiß ich überhaupt nicht mehr, wo es überall hingeht. Ich war der Einzige, der nur ins Klo erbrochen hat. Mario hat auch Anstand. Ja. Ich hätte auf dem Balkon, Anstand. Eigentlich wollte ich gehen, das Silvester. Ja. Ich wollte gehen, aber der Absinth hat gesagt, nein, das muss erstmal raus. Ja, ist ja auch richtig. Ja, erbrochen haben schon viele in dieser WG. Ja, aber also das zumindest die Bewohner. Es wurde ja auch immer voller. Irgendwann konnte man ja auch nicht mehr. Also wir hatten ja eine Party, da war sehr, sehr voll. Wo Jan auch noch da war und das war ein Geburtstag auf jeden Fall. Hm. Ja. Da war eine Menge Menschen und es war eng. Und ich habe Mortal Kombat Turnier gemacht. Auf der Wii noch, der ja, Wii. Mortal Kombat. Das war in deinem Schrank, ne? Die Wii im genau, Schrank. Genau, der Wii-Schrank. Und anderes Zeug haben wir gezockt und dann hatten wir den Karaoke-Floor beim Andreas und bei dir die Chillout-Area, wo ihr dann auch manchmal Musik gemacht habt irgendwie. Mit Gitarren. Genau. Nachts um 3. Haben sich die Nachbarn wahrscheinlich sehr gefreut. Ja. Aber ist ja auch egal, so, nach uns die Sintflut. Eben. Ich würde mich über Nachbarn wie uns ganz schön freuen. Wenn wir feiern, dann feiern wir. Ja, wer feiert, der feiert. Ist so klar. Ja, mein Lord. Ja, das stimmt. Da war schon immer ordentlich was los, ne? Man hatte schon so Zonen. Ich meine, mein Zimmer war ja nicht besonders groß, aber hinten hatte ich dann noch diesen Zockbereich so ein bisschen. Konnte man mal Street Fighter, glaube ich, auch gespielt. Hm. Und Andreas hat ja sozusagen das Pech, dass bei ihm immer so der Hauptteil stattfand. Nee, er hatte das größte Zimmer gehabt. Das ja, und war dann klar. Aber Andreas meistens so biermüde wird nach 2 Schluck. Sagte so, könnt ihr schlafen? Und dann meistens schafft er es ins Bett, aber vielleicht, weiß ich nicht, aber auch mal so im Sitzen so, einfach so. Eben redet er noch mit dir, im nächsten Moment ist er weg. Hatten wir jetzt auch wieder gemerkt. Ja, das geht ganz schnell. Der war ja der Erste, ich war, glaube ich, der Letzte beim Einschlafen, weil ich immer nicht einschlafe. Es gibt immer zu viele Sachen, die man noch machen muss. Denken. Überlegen. Denken. Ist noch Whisky da? Whisky trinken. Ich kann es jetzt nicht sagen, aber ich bin relativ schnell eingeschlafen, glaube ich. Ja, ich denke auch. Aber auf einer Party. Naja, da meistens nicht. Ist mir selten passiert, sag ich mal. Ne? Ja. Dass ich weiß, dass dein Bruder in meinem Stuhl mal eingeschlafen ist. Ach so, ja. Also, das kann man lag er da so. Ich hatte ja dann das Hochbett und darunter den Stuhl. Ich bin irgendwo anders mal eingepennt auf so einem Schaukel. Sessel, der irgendwie an der Decke hing. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo wir da waren. Aber da zu dritt? Ich glaube, da haben wir irgendwie Wein getrunken und da war ich dann so müde, da bin ich erstmal eingepennt. Ja, Wein macht doch immer müde. Ja. Bier macht müde, Wein macht, also Alkohol macht, glaube ich. Aber du bist ja auch schon auf der Couch irgendwo eingepennt, also auf einer anderen Party. Ich habe auf eine Couch erbrochen. Erbrochen hast du auch noch, ja. Und wir haben dich dann wieder nach Hause geschliffen. Das war der Tag von meinem Junggesellenabschied. Ah, das war der Tag vor dem Junggesellenabschied? Ja, oh, okay. Das weiß ich deswegen ja noch so gut. Ja, ihr habt mir das ja nicht gesagt. Ja. Ich wusste ja von nichts. Das war Paintball-Spielen, ne? Samstag oder Sonntag so oder so geplant, genau, Paintball. Ja. Und vorher waren wir auch beim Felix in der Stadt, der da ungefähr da wohnte, wo ich jetzt arbeite. Mhm. Also in der Nähe. Mhm. Und da gab es irgendwie Kaffee und Wein oder Zeugs. Keine Ahnung. Und das hatte dann so in meinem Magen irgendwie eine komische... Dann hast du diese rote oder weiße Couch. Ich weiß nicht, welche Farbe die Couch hatte. Ja, danach, er hat mir nur am nächsten Tag geschrieben, dass ich Batman aus einer Couch erbrochen hätte. Batman. Das Batman, ja, im Leben. Nicht schlecht. Na? Bist ja nicht der Künstler. Damals noch. Kannst du eigentlich berühmt werden, Mensch? Ich kann Batman kotzen. Ja. Ja, vielleicht kriegst du auch noch einen Joker hin. Ja, wir können jetzt am 30. Ja, zu Andreas Geburtstag auf die Couch. Nicht zum Geburtstag. Geburtstag gleich schon Hochzeit, entschuldige. Geburtstag ist zu spät. Ja. Oder zu früh? Nee, zu früh, er hat ja noch. Stimmt, er hat ja noch. Auf jeden Fall dort auf die Couch kannst du mal was kann ich dann auch mal erbrechen. Ja, oder ins Kinderbett. Weißt du? Oder so, ja. Da haben die Kinder längeres von. Also ein geiles Emblem hat auch nicht jedes Kind. Ja, das ist für die Ewigkeit, ne? Das kommt so schnell nicht wieder raus. Der Geruch vielleicht. Auch so, ja, so schnell nicht, zumindest. Ja. Wir hatten viele Partys. Wir hatten echt viele Partys, das stimmt. Und Andreas, ich hatte mal ein Gespräch mit irgendeinem Weibchen, ich weiß gar nicht, welches das war. Das meinte dann, zum Glück hat Andreas jetzt eine Freundin, dann gräbt er wenigstens nicht immer alle an. Mm. Hast du das auch mitgekriegt? Ich weiß nicht mehr, wer das erzählt hat. Nee. Irgendwer meinte, es ist jetzt viel entspannter, mit ihm zu feiern. Nicht. Jetzt will er nicht mehr hier. Vielleicht war es mal Marlene oder so, die könnte auch sowas raussprechen. Das stimmt, das könnte sein. Und meistens waren die Partys ja im Flur. In der Küche. In der Küche? Also jedenfalls da, wo ich war, meistens. Ja, weil dort der Suff geflossen ist. Genau. Und Alkohol, ich da, wo Alkohol. Und du warst immer da, wo Alkohol war, Henning auch. Ja. Selber haben wir Big Lebowski-Abend gemacht oder Feier. Zwei, dreimal haben wir es doch gemacht, oder? Ja, ich glaube, zweimal leider nur. Das erste Mal war natürlich richtig cool mit Bademantel und... Und Bohlen. Und Bohlen, genau, da sind wir im Bademantel noch hier zum... Genau, da sind wir die ganze Strecke gelaufen. Zum Fährresort nach Lobeda Ost gelaufen. Weil ich gemeint hatte, dass man nie kein Ticket lösen sollte für die Straßenbahn. Ja. Das ist zu teuer. Und dann sind wir, glaube ich, eine halbe Stunde vor Schluss. Also war gerade mal noch eine Stunde Zeit. Die konnten wir dort noch spielen auf einer Bahn. Ja. Und ich weiß noch genau, wie ich so dachte, oh cool, mit Bademantel hier. Und dann habe ich die ganzen Hotelgäste gesehen. Die sind auch alle in einem weißen Bademantel rumgesprungen. Ja, weißt du Bescheid. Ne? War also nichts Besonderes, naja. Ja, im Hotel-Kontext ist es vielleicht... Also wenn du in die Sauna gehst mit Bademantel, Respekt. Ja. Das sollte man vielleicht nicht. Der wird vielleicht auch danach oder währenddessen durchsichtig, kommt drauf auf das Material an, wenn du den dann voll gesogen hast. Wenn er besonders dick ist, dann kann das passieren, ja. dann schleppst du dich so raus, hinter dir so eine feuchte Lache aus dieser Sauna. Das ist wunderschön. Ja, diese... Und dann kommt die Jesus. Jesus sagt. Nobody fucks. Bist du Jesus. Genau. Nee, das war aber auf jeden Fall ein schöner Abend. Das zweite Mal war dann noch der Joe und Henning dabei. Ja, beim Big Lebowski. Ja. War das ein Geburtstag? Ich glaube, wir haben das nochmal zu einem Geburtstag. Ich dächte. Ich weiß es gerade. Ja, nicht. Könnte sein. Ich dachte, das wäre nochmal so ein Geburtstagsding. Was vielleicht sogar Andreas Geburtstag. Ja. Oder meiner? Kann auch deiner gewesen sein. Ja. Aber waren wir da nicht bohlen? Nee, da waren wir nicht bohlen. Da haben wir bloß. War mit euch auch nochmal bohlen im Bademantel oder nicht? War noch zweimal bohlen im Bademantel? Oder waren wir nur einmal bohlen im Bademantel? Ich glaube nur einmal. Also bohlen waren wir irgendwann auch schon mal irgendwo, aber im Bademantel jetzt bloß das eine Mal. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Aber hat Andreas da auch seine Markenjeans an, zerrissen? An bestimmten Stellen? Man nimmt den Schritt. Beim Bohlen? Beim Bohlen. Na, Big Lebowski kannst du anziehen, was du willst. Ja. Und so siehst abgeranzt aus. Ich will jetzt nicht sagen, dass Andreas eh immer abgeranzt aussah, aber vielleicht sah er doch immer abgeranzt aus. Ich weiß nicht, wie Andreas das hingekriegt hat, aber irgendwo hat er sich das schon aufgeschürt. Er hatte ja zumindest immer die die Jeans. Oder Jeanses. Primärzahl von Jeans. Jeanses. Genies. Mit sozusagen im Schritt aufgerissen hier so. Ja, ja. Manchmal auch während er sich, also dann gebeugt hat, hat man es dann so gehört. Okay. Und dann war wieder eine Hose hin. Ja. Das heißt ja nicht, dass man sie nicht mehr anziehen kann. Nee. Das heißt ja nur, nee, dass... Ist so gut. Bessere Belüftung. Ja, dass man sozusagen mal durchlüftet ist. Ja, im Sommer ist es vollkommen in Ordnung. Das kühlt die Hoden, sozusagen. Ja. Kühle Hoden. Ja. Ich meine, Andreas war auch der Einzige, der auf meiner Hochzeit mit T-Shirt und Jeans kam. Aber er hat einen Sakko an. Ja, ja, immerhin. Aber es war schon ein bisschen speziell, das stimmt. Ja, Andreas gibt halt nichts auf Äußerlichkeiten. Das ist ja auch gut, sag ich mal. Ja, ich sag mal, wenn es jetzt die eigene Hochzeit nicht ist, ne, warum muss man da jetzt... Ja, ich bin schon gespannt dann. Ja, ich bin auch gespannt am Freitag. Andreas, falls du das vor deiner Hochzeit hörst, zieh dich gut an. Ne? Na. Also ich komme abgeranzt, wie du zu mir gekommen bist. Im Bademantel. Im Bademantel. Ah, schön. Wie auch immer. Nee, ich denke mal, Maria wird da schon drauf achten. Ja, stimmt, das ist der Faktor, der stört jetzt so ein bisschen. Sonst hätten wir eine abgeranzte Party machen können. So. Ja, wenn wir eben Zelt schlafen. Vielleicht gibt es eine Aftershow-Party. Aftershow. After. Ich komme gerade auf nichts. Aber ist egal. After Hochzeit. After. Marriage Party. Après Hochzeit Party. Après Hochzeit, ja. Oh, Après Hochzeit. Sowas. Das kannst du mal pitchen. Na? Also der eh. Na, wird schon spannend. Ist ja, ja nicht überraschend für ihn. Also auf jeden Fall mit einer zerrissenen Hose kommt er, glaube ich, nicht. Und ich denk mal, er wollte schon damals einen Trend setzen. Stimmt, aber mittlerweile sind die wieder so modern. Aber am Knie. Am Knie, ja. Im Schritt vielleicht nicht unbedingt, aber... Ja, vielleicht hat sich jemand gedacht, im Schritt ist vielleicht zu lassiv. Wir machen es lieber am Knie. Ja. Das ist nämlich wie früher in der viktorianischen Zeit, wenn du schon das Knie der Frau siehst, dann weißt du Bescheid. Ja, bei den Frauen geht es auch nicht so durch, sag ich mal, ne? Wenn die am Schritt da irgendwie offen sind. Offen für neue Erfahrungen. Offen für alles. Am Schritt. Das kommt halt als Frau nicht so gut, deswegen. Achso, weißt du, das so ein bisschen. Aber dafür tragen sie auch alle diese Leggings, die nur ungefähr 1% aller Frauen überhaupt stehen. Ja, aber die haben immerhin Stoff, ne? Auch wenn es dünner Stoff ist. Und man eventuell auch alles durchsieht, aber zumindest weiß. Die Körperform kann man ahnen, nicht nur ahnen, die ist dann schon explizit das erkennbar. Expliziter als sonst. Ich frage mich ja, wenn wir dann zu der Hochzeit auftauchen, ob er dann auch so ist und gerade irgendwie seinen Garten mit der Hand die Gräser schneidet oder so. Oder nochmal einen Rasen sprengt und. Einen Rasen sprengt oder gerade irgendwie seinen Mähroboter sauber macht. Mit einem Staubsauger. Das wissen wir nicht. Programmiert. Neu programmiert. Ja. Mit einem Staubsauger. Oder mit einem Baseballschläger. Ja. Fahr du Scheißding. Zack, zack. Wie da, wo sozusagen. Das war ja sein Geburtstag. Wo wir. Ah, das war mit dem Überraschungs. Wo wir Überraschungsgeburtstag Geburtstag, haben. Ja. Wo wir uns vorbereitet hatten. Wo wir ganz viele Menschen eingeladen haben. Da hatten wir die ganzen Leute erstmal zu mir ins Zimmer. Ja, es klingelte sozusagen im Minutentakt. Ja. Und Andreas war fixiert auf andere Dinge. Ja, der hat an seinem Rechner irgendwie rumgeschraubt, oder? Geschraubt und gesaugt. Gesaugt. Alles. Ja. Und da kamen da irgendwie alle an und wir standen dann in Marius Zimmer, waren wir irgendwann vollständig, ne? Standen, es waren 5, 6, 7, 8 Leute oder so. Mhm. Wir haben uns unterhalten, das war auch nicht so leise. Ich dachte, Andreas muss das doch wissen, merken, mitkriegen. Und dann gehen wir durch den Flur, machen die Tür auf und stellen uns dann da so hin im Kreis. Er merkt das immer noch nicht. Nee, der war immer noch voll beschäftigt. Also Fokus hat er, ne? Das ist erstaunlich. Wenn irgendwann mal der IS in seine Wohnung einbricht und ihn dann massakrieren will, das kriegt er nicht mit. Glücklicher Tod, sage ich dazu nur. Das ist schön. Kopf abschneiden, ohne es zu merken. Er schraubt dann trotzdem nur weiter. Wahrscheinlich der Rest von Andreas macht dann erstmal noch die Hausarbeit zu Ende. Ja, das könnte passieren, ne. Aber der hat da wirklich nichts mitgekriegt, ne? Nee, und er hatte dementsprechend noch schlimmere Klamotten an als sonst. Also er hat sich ja nicht fein gemacht, sagen wir mal so. Ja. Er hockte da in seiner Freizeithose, die, glaube ich, keine Risse hatte. Ja, aber ein Hemd hat er, glaube ich, schon angehabt, ja, eins von den Karierten da. Die hat er später angezogen. Ach, hat er dann angezogen? Er hatte so ein gelbes T-Shirt wahrscheinlich. Ah, ja, okay. Er hatte doch immer ein gelbes T-Shirt. So ein gelbes T-Shirt, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das mal früher weiß war, aber zumindest war es in dem Stadion schon gelb. Okay. Und nicht nur unter den Achseln, sondern ja, komplett. Ja. Ich erinnere mich. Und ich stehe da halt so rum und ich weiß gar nicht, haben wir ihn dann beworfen mit Dingen oder angesprochen oder wie? Hat er das? Wahrscheinlich haben wir auch schon ein bisschen gegrinst und gelacht, glaube ich. Wir haben schon gefeiert, das dann, weiß ich. Ja, und dann hat er es doch irgendwie noch mitgekriegt, dass was komisch ist, ja. Und eine Erschütterung in der Macht hat er gespürt. Ja, dann hat er uns gesehen und ja. Ja, es war ihm auch ein bisschen peinlich dann. Ja, das, ich glaube schon. Und das an seinem Geburtstag, wie kann man da nicht mitrechnen, dass man doch noch feiert, vielleicht ein bisschen. Dann hat er ja zum Glück noch das Hemd übergezogen, ne? Wie gesagt. Ja, er hat sich schön gemacht in 5 Minuten im Bad, nehme ich an. Im Bad. Hat die zerrissene Hose angezogen und ein Hemd. Noch ein Geschäft verrichtet. Und das Klo verstopft. Ne? Und dann ging's los. Den Klostock benutzt. Zum Lockern? Ja, dieses Metallteil dort. Ach stimmt, wir hatten irgendwann Metall. Ja, genau, die, das hat er den Kotstab wollte man ja irgendwann nicht mehr benutzen. Da brauchte man dann was Härteres. Ja, extra dafür eingeführt. Ich weiß gar nicht, ob er mal wochenlang sammelt oder ob das einfach bei ihm so aufgrund der rein schieren Menge an Nahrungsmitteln, die er durchschleust am Tag, ob das nicht einfach dann von sich aus verstopft. Ich weiß es auch nicht. Ich meine, so ein Meter Enddarm-Produkt muss man ja auch erstmal produzieren. Ich glaube, Andreas weiß es selbst am besten, damit das hier nicht ausartet. Ach, meinst du? Naja, es war ja letztens auch wieder, wo wir da auf dieser Toilette standen. Beim Wandern? Ja. Ach so. Am Ende da. Also nicht nur, dass es einen Giftgasanschlag in der Kabine gab, sondern er hat ja theoretisch auch 5-mal gespült. Hm. Ja, es ist halt schwierig, ne, wenn man nicht so maßkonforme Geschäfte verrichtet. Ja, man müsste das mal wiegen. Also Durchschnittsgewicht versus Andreas. Ne? Mhm. Ob es jetzt 1,5-fach ist oder 2-fach. Die sind ja genormt. Die Toilettenbecken sind einfach zu klein. Das ist richtig, da braucht man ein großes. Ja. Warum nicht Badewanne mit großem Loch drin? Ja. So. Dann würde es keine Probleme geben. Nie wieder. Oder halt einfach wieder Plumpsklo wie damals. Du kannst es ein Loch graben. Ja. Hat er im Garten. Kann er ja theoretisch. Ja. Ein großes Loch zum Grundwasser runter. Ja, die Nachbarn wollen ja auch was davon haben. Was haben wir jetzt gleich weggespült? Das ist wie früher in Rom. Ja, genau. Die Römer wussten, wie wir das machen. Ja, die haben es auch teilweise auf die Straße. Ne? Nee, die hatten doch über Aquädukte und warst du doch auf der Gemeinschaftstoilette. Ja, gut. Schön Wasser ja, das stimmt. Die waren da ja noch. Die waren sauber, das kann man sagen. Das war im Mittelalter. Ja, ja. Leute wie du und ich, wir haben sich die Straße gekackt. Da hättest du auch die Toilette nicht verstopfen können, das ist ein Eimer. Ja, eben. Den Eimer kannst du nicht verstopfen. Aber vielleicht stopfst du den Eimer damit, dass er nicht mehr leckt. Das weiß man ja nicht. Na gut, ich glaube, langsam wird es doch ein bisschen zu eklig hier. Und bevor Andreas dann wieder ausmacht. Dann müssen wir mal wieder zum Thema. Müssen wir mal wieder zurückkommen. Zum Partythema kommen. Zum Partythema, genau. Also jedenfalls, es war die Überraschungsparty, sich umgezogen hatte auf Toilette, kam er auch wieder raus, frisch und frei und so, nahm dann seine Geschenke entgegen. Ich weiß gar nicht, was es gab, wahrscheinlich Weizenschrot. Ja, was war das? Er hatte so an diesen Lego... Stimmt, der Lego-Mann? Hier so ein Putzmann, ja genau. Straßendienstreinigung. An das kann ich mich noch erinnern. Der klebte ja auch eine Weile noch rum. Irgendwie über die Tür. Ja, genau. Zu Leberwurst hat er den, glaube ich. Ach ja, Leberwurst, dieses hässliche komische, hässliche Ratte. Das war von meinem Vater. Ich habe noch nie so ein hässliches Plüschtier gesehen. Das war jetzt so ein Werbegeschenk, weißt du? Ja. Das war eher ein Werbegeschenk für die Mülltonne. Ja, wie die meisten Werbegeschenke. Furchtbar, naja, der hing ja auch über der Tür. Das war schon irgendwie cool. Der hätte vielleicht über die Toilette hängen. Sollst mal anmalen. Ach so, ja. Das war ja eine Ratte, ne? Das wenn du zu lange brauchst, kommen die Ratten und beißen den Po. Na, Andreas hat ja an der Toilettentür lieber dieses Schild mit CO2-Löschanlage da irgendwie. Ja, das stimmt. Eigentlich wäre man so ein Giftgaseinsatz bitte 20 Meter Abstand halten. Oder Biohazard-Zeichen dran. Eigentlich nur biologische Kriegsführung. Bitte Poncho und Gasmaske anziehen. Ja. Gasmaske hatte ich ja. Da. Du warst vorbereitet. Ich war vorbereitet, ja. Nee, ich habe sie nie benutzt, um den Stuhlgang durchzuführen, muss ich ehrlich sagen. Du bist immer so auf Party gegangen, das war dein Party-Outfit. Halloween. Halloween, ja. Aber auch nicht Halloween, du hast recht. Aber, ja. Na, jedenfalls hat er da zu der Gelegenheit, glaube ich, auch so, also außer dem Lego-Plastemann, glaube ich, so. Zum Buch hat er noch? Ja, oder ich meine jetzt gerade, ein Buch hat er auch gekriegt. Ja. Ein sehr schönes Buch. Nee, ich meinte hier diese zum Käfersammeln, glaube ich, fürs Biostudium. Da war es gerade. Ach, hier so eine kleine Gläser. Es war Sammelgläser. Genau, Käfersammelgläser. Ja. Also, Käfersammelgläser. Vielleicht kann man damit auch irgendwelche anderen Dinge sammeln. Ja, klar, alles Mögliche, was da reinpasst. Ja, alles, was du so hast. Ja. Also, Haare. Du wolltest das Thema wechseln? Ja. Jetzt sind wir wieder bei Hoden. Wir sind doch bei Käfer gewesen. Wir sind ständig eigentlich bei Hoden, Mario. Wir sollten diese Funktion. Oder bei Frauen mit offenem Schritt. Ja. Schamhaare gehen auch. Ja, kannst du sammeln. Ejakulat, wenn du das willst. Kannst du mischen. Kannst auch Tränenflüssigkeit. Und dann kannst du es unter das Mikroskop legen und gucken, was so kreucht und fleucht. Aber Mikroskop hat er doch auch gehabt, oder? Das weiß ich nicht. Hat er nicht ein Mikroskop gehabt? Ich weiß nicht mehr. Das würde ja passen. Also hat er dann als Drittstudium, das ist ja Drittfach, ne? Bio. Hat er das gemacht, ja. Geo, Englisch, Bio, ne? Aber ja, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich dachte, ich hätte mal sowas gesehen, aber ich glaube, weiß nicht, ob er das, hat er vielleicht mal ausgeliehen gehabt, so ein Mikroskop? Das kann sein. Ich weiß nicht mehr genau. Wahrscheinlich für den Kalender, den ich ihm, also das Buch. Den Buchkalender? Das war kein Kalender, glaube ich. War nur ein Buch. War es nur ein Buch? War da nicht ein Monate? Habe ich da einen Kalender draus gemacht? Das war das mit den Bildern, ne? Ja, das waren diese mehrere Bilder. Wir sind ja schon unappetitlich. Ja, da können wir schon. Ja. Also, wenn normalerweise würde es ja passen, erste eine Ex-Freundin M, andere Ex-Freundin F und dazwischen eine mit I und eine mit L. Aber das passt auf den Kalender leider nicht. Da müsste die eine noch mit G. Also G. Sagen wir mal, die Greta. Greta. Die Ilse. Ilse. Dann die Leonie vielleicht. Leonie und die Fiona. Fiona. Von Schreck. Okay. Ja. Also so richtig schöner GILF-Kalender. Ach so, GILF-Kalender war das, stimmt. Ja, und das vielleicht hat er dafür das Mikroskop sich ausgebaut. Diese hübschen, alten, alten jungen Willigen Damen. Es war auch, also ich bin ja schon immer ein bisschen bewandert gewesen, was so halblegale Bezugsquellen von Dingen angeht. Ja. Aber Bilder für diesen Kalender zu finden, das war eine Herausforderung. Da musstest du schon deine ganzen Hacker-Techniken anwenden. Ne? Na, heutzutage wäre es, glaube ich, nicht mehr so schwer. Gibst hier irgendwie Forscher und Old Granny Porn ein oder so und dann hast du wahrscheinlich mehr, als du jemals haben wolltest darüber. Ja, wir hatten ja sogar bei Beate Use geguckt. Da hatten wir auch geguckt, da gab es aber noch besonders. Doch, da gab es schon was, aber es war so teuer, dass wir gesagt haben, wir geben jetzt keine 13 Euro für den Gag aus. Ja, ist richtig. 13 Euro. Wir wussten ja auch nicht, ob Andreas draufsteht. Okay. Na, wir wussten das ja, er fand das ja, der Anlass war doch, dass er irgendwas eklig fand. Hier bei Harold und Maud vielleicht? Die haben sich doch da gab es doch den Jungen und die alte Frau. Das ist ein uralt Film, eigentlich ein Soundtrack, also hier von Cat Stevens. Mm. Also Film ist eigentlich Cat Stevens Werbung. Mm, ja. Und ich glaube, das fand er an sich nicht schön. Weil die Frau ihm zu alt war. Aber ich weiß nicht, ob es daran lag. Hat da nicht Oma so ein Desktop-Bild eingestellt? Ja, natürlich. Weißt du, hatten wir ja ab und zu mal gemacht. Man muss sich merken, Andreas, merk dir, wenn du einmal Schwächen zeigst vor deinen Freunden, dann werden die für immer, immer ausgenutzt. Wer weiß, was da noch kommt. Zum Jubiläum, zum 40. Eben. So. Da kommt GILF-Kalender Nummer 2. Jetzt wird richtig abgegilft. Ja. Aber jetzt erst Resurrection. GILF Resurrection. Aber wie du schon richtig meintest, du hast wirklich damals alles Mögliche getan, um an das Material zu kommen. Ja, und dann mit diesem hässlichen Uraltdrucker. Dann noch mit diesem Uralt-Drucker, wo man die ganzen Pixel. Und wir haben es sogar eingeschlagen, also gebunden. Ja. Ja. Wir haben uns richtig Mühe gegeben. Richtig gebunden, ne? Hast du das eigentlich binden lassen, oder? Nee, das haben wir selber gemacht, glaube ich. Ah, das haben wir selbst gemacht. Ja. Oh Gott, binden lassen. weil mit ich habe hier ein paar Fotos von meiner Mutter und von ihrer Freundin. Sehr viele Freunde. Dem Rest vom Kegelverein. Das hätte ich gerne mal gebunden. Ja. Bitte. Ich heiße übrigens Andreas Knoll. Oh, da wäre ich aber auch in den Printshop gegangen, wo ich da nicht mehr hin muss, weißt du? Nee, das hat, nee, also, so weit ging es nicht. Nee, stimmt, wir haben so einen fertigen Kalender gekauft und dann haben wir die dort aufgeklebt. Eingeklebt, ne? Genau. Oder eingeklebt, stimmt. Das. Ah, da hatte so man natürlich ein Jahr voller Fantasien. A5 Format oder so. Ja, größer wurden die Fotos ja nicht. Ja, also ich weiß nur, Andreas hat auf jeden Fall gegrinst. Er war jetzt nicht überglücklich drüber, aber... Ja, wer wäre da auch überglücklich drüber? Ja, aber es war das beste Geschenk, was wir ihm jemals gemacht haben, glaube ich, bisher. Oder? Ich kann mich auch an kein anderes erinnern. Hat er ihm jemals wieder was geschenkt? Doch, als er nach England ging, haben wir ihm ein paar Sachen geschenkt. Einen Schirm. Den Playboy noch, ne? Genau, wir haben dann versucht, uns wieder reinzubringen. Als wir Beate Use waren. Ja, wir waren ja dann nochmal. Also, ja, da haben wir den Playboy noch. Wir haben den Playboy gekauft. Gekauft, ja. Aber haben wir nur einen Playboy gekauft? Oder hatten wir damals... Ich glaube, da war irgendwas anderes dabei. Haben wir nicht auch trotzdem nochmal so einen Granny-Scheiß gekauft? Und da war es uns egal. War es nicht irgendwas Nützliches noch? Wir haben ihm eine Travel Pussy geschenkt. Ah, die Travel Pussy. Genau. Die haben wir gleich ausprobiert. Reihum. Ja, richtig. Ja, die haben wir. Andreas wollte gleich ausprobieren. Hat er die nicht gleich gefüllt? Andreas hatte die dann gefüllt, naja. Aber die ist geplatzt. Bei ersten Besichtigung. War die geplatzt, ey? Ich weiß auch nicht mehr. Aber wie? Ja, stimmt, wir wollten immer wissen, was eine Travel Pussy ist. Ja. Und deswegen haben wir die gekauft. Stimmt, richtig. Mensch, klar. Ja, und Andreas hat es gleich ausprobiert am gleichen Abend. Ja. Eigentlich soll das ja für die Englandfahrt gewesen. Für die einsamen Stunden in Edinburgh oder wo er war. Er war da nicht ganz so ausdauernd. Naja, es muss schnell gehen dann. Ja. Er hat es gesehen, er fand es geil und dann muss man es auch benutzen. Ausprobieren, na klar. Er hat ja auch, er weiß gar nicht, hat er Playboy dann gleich mitgenommen vielleicht? Für die Toilettengang. Wahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht, ob er mitgenommen hat, aber... Ah, da waren doch bestimmt noch andere nützliche Sachen bei für England. Ja. Wörterbuch, Deutsch, Englisch. Ah, das wär auch ein bisschen fies gewesen, glaube ich. Das wäre wirklich fies. Nee, das hatten wir, glaube ich, nicht, aber irgendeinen anderen Schnulli. Ja. Schnulli? Vielleicht so eine Karte. Eine Karte geschenkt? Nee. Home Sweet Home? Meinst du selbst Grüße aus Deutschland, oder? Jede Weißwurst kannst du verteilen. Ja, Lederhose. Das war auch noch gewesen, ne? Aus der Dose, Weißwürste und Lederhose. Aus der Dose? Lederhose aus der Dose? Ja, Lederhose aus der Dose. Ja, das ist die famose Lederhose aus der Dose. Mit Leberwurst. Drauf. Ja, also müssen wir mal fragen, vielleicht kann er sich noch dran erinnern. Er kann ja sozusagen zurückschlagen und alleine für sich, für uns, einen Podcast machen, so. Und dann einfach mal raus mit der Sprache. Genau. Deine Sichtweise. Andreas, aufs Leben. Wir sind da für alles offen. Das kannst du gerne mal machen. Mario ist für alles offen. Ich bin da ein bisschen verklemmter vielleicht. Ja. Mit Stuck up. Ja. So. Muss nicht alles sein. Aber du kannst Anregungen, Kritik, Lob gern stecken lassen. Danke. Ja. Ja, und dann war die Ära Andreas auch irgendwie vorbei, ne? Also für mich. Ja, weil er weg war. Er war weg und plötzlich war Ronja bei dir mit drin. Und ich sag mal so, Ronja war eindeutig ruhiger als Andreas. So, muss ich sagen. Die meiste Zeit, ja. Ja. Aber ich hab das jetzt auch nicht so schlimm in Erinnerung. Also bei mir im Zimmer hat man jetzt nicht so viel mitbekommen. Klar, ab und zu war mal ein bisschen Geschrei da, aber das hielt sich im Rahmen und war jetzt nicht groß nervig eigentlich. Meinst du, war ein guter Ersatz für Andreas? So ein kleines. Ja. Und dann sind wir ja ausgezogen und dann kam er ja wieder. Dann kam Andreas wieder, ja. Und für ein kurzes Intermezzo. Für ein kurzes Intermezzo und dann bin ich ja auch ins große Zimmer gezogen. Und Andreas ist dann in dein altes rein. Als wir ausgezogen sind, bist du ins große gezogen. Genau. Genau. Wo wir vorher Ronja den Teppich schön eingeweiht hatte. Ich habe mich da ja quasi schon breit gemacht dann in der Wohnung. Da hast du schon mal dein Revier markiert. Abgestellt. Stimmt, und erst in mein altes Zimmer, ne? Mhm. Genau. Weil da der Schrank halt stand. Das ist halt auch wichtig so. Ja, und in dem anderen Zimmer hatten wir ja dann die diverse Mitbewohner dann noch gehabt. Stimmt, du hattest erst diesen, den Typen da. Ich weiß gar nicht, wie er hieß. Ludwig. Ach, Ludwig, der geilste Name ever. Ludwig. Der hatte so einen komischen Entenhintern, fand ich immer. Ja, der war auch ein bisschen speziell gewesen, auf jeden Fall. Aus Zeitz irgendwo. Zeitz. Und da wart ihr dann sozusagen auch mit ihm? Schleiz. Schleiz hieß das. Schleiz, da kam Zeitz. Woher. Alles Sachsen-Anhalt. Sachsen, da war Andreas ja noch, der, also sein Vater war ja, glaube ich, 2-3 Mal auch da, weil sie da irgendwas geholfen haben. Genau. Und da hat der Andreas auch angeboten, bei einer Schlachtung mal dabei zu sein. Und da ist Andreas natürlich als Bio-Student, ne, war dann ja, auch sehr interessiert. Schön aus. Und ich habe es dann auch lieber sein lassen, weil das ist nicht so meins. Aber Andreas ist dann, war da mal mit dabei bei der Schlachtung. Kann man machen, finde ich. Also ich weiß jetzt nicht, ob es ein Schwein oder, nee, ich glaube eher ein Rind. Oh, ein Rind, geil. Dachte ich ja zumindest, dass es ein Rind war. Ja, das hat er dann da hautnah miterlebt. Ne? Seitdem ist er Veganer. Ich weiß nicht, ob er danach dann Veganer war. Ich meine, so ein bisschen vegetarisch war er dann immer ab und zu schon mal drauf, ne? Ja. Dass man weniger Fleisch dann gegessen hat. Das ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Aber nichts für mich. Nee. Aber die vegane Phase, die hat er ja dann auch erst später gehabt, genau. Aber ja, dann war Ludwig, der war ja auch nicht lange, der hat ja irgendwie das Studium abgebrochen. Oder nicht? Ja, ich weiß nicht, der war glaube ich ein Jahr oder anderthalb Jahre da. Doch so lang. Ja, stimmt, ich war ja auch noch nicht fertig. Musste auch noch zu Ende schreiben. Zwei, drei Semester waren das schon, glaube ich. Und dann kam diese Frau. Die Melanie, ja. Ne? Melanie. Ludwig, Melanie. Da gibt's ja Melanie mit dem roten Halsband. Das war ja auch irgendwie eine Bekannte von Andreas. Die hat ja nämlich auch Biologie studiert. Die kannte also auch aus dem Studium. Die kannte, ja, genau. Und der wusste auch, dass sie, glaube ich, auch eine Wohnung sucht. Und die hatte doch immer ihr Fahrrad mit im Zimmer. Genau, die war ja, hat ja auch irgendwie Sport studiert und war ja auch sehr sportlich. War ja früher auch aktiv irgendwie beim Fahrradfahren im Verein. Und genau, die hat ihr Fahrrad immer in der Wohnung gehabt. Da war Andreas aber auch noch da, oder war das schon die Zeit, wo er da... Na, teilweise. Also er war schon ab und zu da am Wochenende und dann ist er ja aber auch dann gependelt, immer eine Reise nach. Ja, und dann hat er ja immer, wurde es ja immer weniger Andreas in der WG. Ja, er wurde so langsam outgesourced. Ja. Da hat sich die Maria den einfach geschnappt. Nach Eisen. Und gesagt, hier zack, das Bärenfalle, die Andreas-Falle. Ja. Dann schnappte das zu, das Bein war gebrochen, Andreas kam nicht mehr weg und dann... Ja, naja, erstmal hat er sich ja dann, glaube ich, noch eine Wohnung gesucht, weil das ganze Pendeln, das war ja... Ja, aber Eisen war zu krass. Über eine Stunde. Ja, vor allem, er hat ja richtig früh angefangen auch und der war ja da so früh auf den Beinen und das war ja Mist. Auf Dauer. Aber war das dann mehr Andreas als ich noch da war oder war es weniger Andreas? Also ich meine jetzt von der Intensität her, war ja dann anders. Du hattest ja dann sozusagen erstmal ein halbes Jahr ungefähr Familie sozusagen, also Leute mit Baby. Und dann war wir da. Dann war Andrea, also war nur Baby da. Und dann kam ja sozusagen noch ein Frischstudent und dann nochmal so eine, die war auch fertig, ne? Die war Referendarin oder was war die dann? Die war dann Referendarin, ja. Das stimmt. Ja, das ist normal. Ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt weniger Andreas war. Also man hat sich dann halt wieder dran gewöhnt, sag ich mal. Es ging also schnell in alte Muster. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das da dann die Zeit war, als wir uns mal so in der Wolle hatten da, wegen diesem Streit, was ich schon erzählt hatte. Kann schon sein, dass es da war. Na, da kann ich es auch besser verstehen. Also wenn Andreas dann auch so Interesse in der Jahrzeit ist und dann braucht er vielleicht mehr Schlaf. Und dann wäre er ja sozusagen, auch wenn er in dem anderen Zimmer, also in meinem geschlafen hätte, das ja mehr mitgekriegt, wenn er mich da im Flur noch so unterhält. Ja. Ja, macht ja alles Sinn. So. Ja. Und dann hast du sozusagen Melanie und also Ludwig erstmal raus geekelt und dann Melanie. Ja, Und dann hast du endlich Platz gehabt für Katzen. was heißt rausgeekelt? Ludwig, der hatte ja dann irgendwie sein Studium abgebrochen, wollte irgendwie Au-pair machen in Amerika. Und den hatten wir ja immer über ICQ immer noch ab und zu mal Kontakt. Ja. Aber mittlerweile nutzt ja keiner mehr ICQ so wirklich. Nee, ist richtig. Und von daher keine Ahnung. Aber hatte sich das WG-Leben dann groß geändert? Also, wie ich ja schon meinte, wir haben ja immer alles irgendwie geteilt und zusammen gemacht. Naja, wir haben schon versucht, ein bisschen aufrecht zu erhalten. Ne? Also auch mit Ludwig haben wir Zu immer integrieren, gefragt, ob ne? er mit Armbrot essen will. Und ich glaube, einkaufen waren wir jetzt nicht groß zusammen, aber ich glaube, ab und zu gegessen und auch mal einen Film geguckt oder so, das haben wir schon gemacht. Oder halt auch mal was gezockt. Ne? Gerade auch dieses Las Vegas hier. Ach so, Rainbow Six. Rainbow Six, genau, das hatte er ja gehabt. Und ja, also es war schon War trotzdem anders. ganz umgänglich. War halt nicht so intensiv wie mit dir, ne? Ja, dafür kann ich nichts. Nee, dafür ganz nichts, dass du abgehauen bist. Ja. Ich habe halt irgendwie jemanden geschwängert und da ist nicht so viel Platz in so einem kleinen Zimmer zu dritt. Ist richtig. Das Leben geht an, weiter. Es geht weiter. Ja, läuft. Was? Können wir mal einen Cut machen? Wir machen jetzt das Ende. Das war das Ende. Andreas, das ist das Ende. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, kurz und schmerzlos. Genau. War schön mit dir. War schön. Ist auch weiterhin schön mit dir. Nicht mehr so oft, aber dafür umso heftiger. Wir sehen uns dann auf der Hochzeitsfeier. Kotzen auf deine Couch und ein paar Stopfen im Klo. Genau. Die Rache des Die kleinen Rache Mannes. ist süß. Also dann, es hat uns viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ich hoffe, es macht dir auch Spaß. Ich bin so bei dir. Hey brother, there's another wicked world that's turning. The sun will rise and blind your eyes. Fires keep on burning. Hey, I come my way. So got so kind of Andreas im Chor war, ich weiß nicht. Ihr habt ja so ungefähr den gleichen Musikgeschmack. Dachte ich immer. Naja, gleich würde ich nicht sagen, aber ihr habt aber zumindest Schnittmengen. Also mehr als ich mit Andreas habe. Wir haben Schnittmengen. Alte Fußballklassiker. Ja, vielleicht so zu 70%. 70%. Vielleicht auch 83%. Nicht eher so 85%. Oder 69%. Na, wahrscheinlich sind jetzt eher zu 69. Ja, ich glaube auch. Was sonst? Klassischer 69er? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, was so abging, wenn ich wochenends nicht da war. Das kann ich dir, das würde ich wissen. Ja, das kannst du auch nicht wissen. Die haben es dir wahrscheinlich auch nie verraten. Nee. Und die Kameras waren immer aus. Ja, die Kameras waren aus. Du warst nie da. Ich war nie da. Aber du warst nie da. Wer nicht fragt, bleibt immer dumm. Das ist richtig. Wer ein Papa spricht, dann sagt Part 1. Part 1? Part 2.